Wir singen Sagen vom Grafen so gern, der hier in dem Schlosse gehauset, da wo ihr den Enkel des seligen Herrn, der ihn heute vermählten, beschmauset. Nun hatte sich jener im heiligen Krieg zu Ehren bestritten durch mannigen Sieg, und als er zu Hause vom Rössel entstieg, da fand er sein Schlösslein oben, doch Diener und habe zerstoben. Da bist du nun, Gräflein, da bist du zu Haus, das Heimische findest du schlimmer. Zum Fenster da ziehen die Winde hinaus, sie kommen durch alle Zimmer. Was wäre zu tun in der herbstlichen Nacht? So hab ich doch manche noch schlimmer vollbracht. Der Morgen hat alles wohl besser gemacht. Drum rasch bei dem mondlichen Helm ins Bett, in das Stroh, ins Gestell. Zum Fuß des ermüdeten Grafen, der schläft er nicht, möcht er doch schlafen. Wir haben uns Feste hier oben erlaubt, damit dem du die Zimmer verlassen. Und weil wir dich weit in die Ferne geglaubt, so dachten wir eben zu grassen. Und wenn du vergönnest und wenn dir nicht graut, so schmausen wir Zwerge behaglich und laut. Zu Ehren der reichen und niedlichen Braut, der Graf im Behagen des Traumes bedienet euch immer des Raumes. Da kommen drei Reiter, sie reiten hervor, die unter dem Bett gehalten. Dann folgt ein singendes, klingendes Chor, possierliche kleine Gestalten. Und Wagen auf Wagen mit allem Gerät, das einen so hören und sehen vergeht, bis nun in den Schlössern der Könige steht. Zuletzt auf vergoldeten Wagen die Braut und die Gäste getragen. Es rennet nun alles in vollem Galopp und führt sich im Saale sein Plätzchen. Zum Drehen, zum Walzen, zum lustigen Hopp ergießet ein jeder sein Schätzchen. Da pfeift es und deckt es und klingelt und klirrt, da ringelt und schleift es und raucht und wirrt. Da bist man zum Kister, zum Flüster, zum Schwirr. Das Gräflein, es blicket hinüber, es dünkt ihn, als läge im Fieber. Nun dappelt und rappelt und klappert im Saal von Bänken und Stühlen und Tischen. Da will nun ein jeder am festlichen Mahl sich neben dem Liebchen erfrischen. Sie tragen die Würste, die Schinken so klein, und Braten und Fisch und Geflügel herein. Es kreilt beständig der köstliche Wein, das Tose und Tose zu lange. Da pfeift es, da ringt es, da bispert, zergeigt es und schleift es und knistert. Das klingelt und rauscht und flüstert und klirrt und wirret und schwirrt. Da dappelt und rappelt und klappert mit Bänken und Stühlen und Tisch. Da will ein jeder im Mahle sich neben dem Liebchen erfrischt. Das Tose und Tose zu lange verschwindet zuletzt mit Gesang. Und sollen wir singen, was weiter geschehen, so schweige das Toben und Tosen. Denn was er so artig im Kleinen gesehen, er erfuhr, er genoss er im Großen. Trompeten und Klingen, das Singen, das Schall, und Reiter und Wagen und bräutlicher Schall. Sie kommen und zeigen und neigen sich all, unzählige selige Leute. So ging es und geht es noch heute.